Häuser sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Deren Namen jeder weiß.